Drittes Kapitel: Weiteres zur Kritik der Zwei-Quellen-Theorie. Der Zwischenakt über Johannes ist vorüber und wir können uns jetzt wieder der Kritik der Zwei-Quellen-Theorie zuwenden. Die Theorie basiert, wie wir uns erinnern, auf der Annahme, eine der beiden Hauptquellen für Matthäus und Lukas sei das Markus-Evangelium gewesen, wenn nicht in seiner vorliegenden Fassung, dann eben in einer mehr oder weniger davon abweichenden Urform. Die Erörterungen im ersten Kapitel haben klar erkennen lassen, dass aus psychologischen Gründen das Markus-Evangelium in seiner Endfassung als die gesuchte Vorlage nicht in Frage kommen kann. Übrig bleibt noch die zweite Möglichkeit, dass den beiden späteren Synoptikern eine oder je eine wesentlich oder wenig anders gestaltete Urform als Unterlage gedient habe. Damit rückt die Ur-Markus-Hypothese in das Blickfeld der Kritik. Gesetzt, es hätte eine Ur-Markus existiert, dann würde sich ergeben, dass nicht nur Matthäus und Lukas dieses Urevangelium benutzt hätten, sondern dass noch ein unbekannter Dritter, ein Bearbeiter, angenommen werden müsste, der die Urform zum kanonischen End-Markus-Evangelium fertiggestaltet hätte. Dieser Vollender des Markus-Evangeliums wird von nun an unsere Aufmerksamkeit nicht mehr entbehren dürfen. Die strenge Ur-Markus-Hypothese unterstellt, wie ihr Name erkennen lässt, eine bestimmte frühere Gestalt des Markus-Evangeliums als die Urform. Es haben sich jedoch beim literarischen Operieren mit solch einer starren Urform große Schwierigkeiten eingestellt. Man sucht sie heute dadurch zu beheben, dass nicht eine, sondern mehrere Vorformen in Rechnung gestellt werden. Die starre Form wurde sozusagen in den flüssigen Literaturzustand überführt. Dieser flüssige Zustand der Urform schien sich einigen Forschern geradezu als selbstverständlich aufzudrängen, wenn sie sich das Schicksal des Markus-Evangeliums in der urchristlichen Wirklichkeit vergegenwärtigen. Ein solches Evangelium muss in Bewegung, in Entwicklung begriffen gewesen sein, erklärten diese Forscher. Schließlich langte ihr eifriges Suchen nach geeigneten Vorgestalten bei einer sogenannten synoptischen Grundschrift G an, die sich als sehr tauglich für die Verflüssigung in mehrere Unterformen erwies. Wir beginnen die Weiterführung der Kritik an der Zwei-Quellen-Theorie mit der Ur-Markus-Hypothese. Erstens, die starre Ur-Markus-Hypothese. Die Hypothese rechnet im Allgemeinen mit einer Vorform, die inhaltlich nicht wesentlich verschieden von dem fertigen Evangelium war. Die Verschiedenheiten sollen sich nämlich in der Hauptsache auf stilistische Dinge und gewisse ausmalende Züge im Erzählungsmaterial beschränken. Auf welche speziellen Beobachtungen bezieht man sich nun gern im vorliegenden Falle? Vergleicht man Matthäus und Lukas mit ihrer angeblichen Markus-Vorlage, so fällt auf, dass beide Benutzer von dem Text des fertigen Markus-Evangeliums genau in der gleichen Weise abwichen. Solche gemeinsamen Abweichungen bestehen oft darin, dass Matthäus und Lukas das gleiche Wort oder mehrere gleiche Wörter des fertigen Markus-Evangeliums auslassen. Wie kommt es, dass Lukas mitmacht, was Matthäus ändert oder auslässt? Sie sollen sich ja gegenseitig nicht gekannt haben. Zumal dadurch wird die Angelegenheit so rätselhaft, dass die Gemeinsamkeiten sich nicht bloß auf größere sachliche Änderungen wie Zusätze, Auslassungen, Umstellungen beziehen, sondern auch stilistische Feinheiten, das Zusammentreffen in einzelnen Vokabeln, Änderungen am gleichen Wort und so weiter betreffen. Wie wäre es mit der beliebten Erklärung, hier liegt zufälliges Zusammentreffen vor? In der Tat gibt es Kritiker, die mit dem Wörtchen Zufall, wie immer, so auch hier die Schwierigkeiten spielend aus dem Weg räumen. Aber der Zufall gebärdet sich auch diesmal wieder so eigenartig, tritt so oft in Aktion, dass nachdenkliche Forscher einfach nicht an seine Mitarbeit in dieser Sache glauben können. Und siehe, es bietet sich ein vernünftiger Ausweg, der Ur-Markus. Nach der Ur-Markus-Hypothese erklären sich die vielen gemeinsamen Änderungen, Auslassungen und so weiter eben durch die Annahme, dass Matthäus und Lukas dieselbe Vorform, einen Ur-Markus, vor sich hatten und abschrieben, wo der Text genau so lautete, wie ihn die beiden Synoptiker aufzuweisen haben. Theoretisch leuchtet das ein. Denn wenn in der Urform manche ausmalende und veranschaulichende Züge der Erzählung, wie sie das fertige Markus-Evangelium hat, noch nicht vorhanden waren, dann konnten solche auch nicht von Matthäus und Lukas abgeschrieben werden. Kein Wunder daher, dass sie in solchen Auslassungen zusammentreffen. So scheint also alles in Ordnung zu sein. Aber seit langem haben einige Kritiker mehr als ein Haar in dieser Suppe gefunden. Das erste Haar kommt einem in die Quere, wenn man darüber nachdenkt, was denn im Ur-Markus noch nicht gestanden haben soll. Oder treffender formuliert, was der schon eingangs erwähnte Bearbeiter, der die Vorform zum heute vorliegenden Markus-Evangelium vervollständigte, zum Ur-Markus hinzugefügt haben soll. Mit einem Schlage tritt also jetzt dieser anonyme Vollender des Markus-Evangeliums auf den Plan. Und mit ihm müssen wir uns vorläufig mehr beschäftigen als mit Matthäus und Lukas.